Wir Deutschen Jäger haben noch gesiegt und sind auch so viele schon gefallen. Der Ruf der falschen Jäger aber blieb die Sternlein funken von hinten.